Hauptbahnhof Frankfurt, Rotlichtmilieu, wo an jeder Ecke ein Koks-Ticker steht. Hells werden mehr und internationaler. Kurden, Türken, Jukos und Albaner. Schlampen Import, Polen in Latinas. Hauptsache Frischfleisch, fleißig und verdient was. Geld ist das an, was die Zuhälter denken. Und Frauen nach Auswahl, im Hugh Hefner Menschen. Steine ticken schnell, Geld, Spiel und Jackpot. Der Marok zieht die Crackbox vor dem Sexshop. Frankfurt ist ne Dreckstadt, genauso wie Offenbach. Guck, wo du bleibst, hier im Drecksloch. Rechtsanwälte, Ärzte, Richter kommen nach Feierabend für ein Fick her. Junkies, Fixer, spritzen vor Ort, sind krank und werden gejagt vom Ordnungsamt. Taunus, Kaiserstraße, Rotlichtmilieu. Saunaclubs, Thai-Massagen im Rotlichtmilieu. Münchener, Moselstraße, Rotlichtmilieu. Pimpern, Ruxen, Raufen im Rotlichtmilieu. Breite Gasse, Konsti, Rotlichtmilieu. Scheine machen, Plottendeal im Rotlichtmilieu. Helles Oase, Rotlichtmilieu. Wellness, Schlampen, Blasen im Rotlichtmilieu. Das ist Zuhälter-Rap, du Fotze. Ich hab schon Tijara gemacht, als Mann noch Jump'n'Runs auf dem Super Nintendo zockte. Also Hala, it's your boy, ich hab die Ballermänner moins. Meine allerbesten Freunde heißen Walter, Tech und Colt. Es ist der Typ, der das J-Joe mit Backpulver steckt. Ich steck die Polen in den Kofferraum zum Subwoofer-Set und dann ab über die Grenze. Sie arbeitet für mich, ich kauf von den Tagesumsätzen. Steht 2-3 Platinum-Ketten, komme zur Party-Location. Vercheckt ein paar Kilo Päckchen, doch das läuft unter der Hand wie Marionetten. Nutte, guck, wie ich mit Gang-Anführern häng. Und bei deutschen Rappern ist ein Stock im Arsch, als wir ihr Keller überschwemmt. Ich tick mit Haftbefehl und Farid an Ghetto-Bewohner-Pulver. Testosteron am Bullen, jetzt sogar schon am Bullen. Klau dein MP3 und wenn du dich wehren willst, dann nehm ich Skalpelle, mit denen ich deine Skalpelle ganz von deinem Skalpelle. Paulus, Kaiserstraße, Rotlichtmilieu. Saunaclubs, Thai-Massagen im Rotlichtmilieu. Münchener, Moselstraße, Rotlichtmilieu. Pimpern, Ruxen, Raufen im Rotlichtmilieu. Breite Gasse, Konsti, Rotlichtmilieu. Scheine machen, Plottendeal im Rotlichtmilieu. Helles Oase, Rotlichtmilieu. Wellness, Schnapfen, Blasen im Rotlichtmilieu. Siehst du den Entlassungsschein, Gangster zu sein? Ist einfacher als Gangster zu sein. Bremse nicht, weil mich wieder die Cops jagen. Autobahn, ich hatte das Tempo wie Rotznasen. Du fragst, weshalb man dich nachts im Blaulicht mit Waffen ausknipst und alles aus ist. Arsch und Rauschgift, mit 14 stehen Bitches auf Araber mit Pferdeschwanz wie Zirkusartisten. Colin Fernandes mit Kokslieferanten, denn die, an die ich Kokslieferanten und holten Beamte. Ich habe das Koks dabei und bin im Jaguar wie Antilopenfleisch. Der Bulle kommt, das Milieu wird durchsucht, weil der Inspektor ist wie französisches Blut. Die Kö hat das Fluss, schöne Bräute und Sekt, denn Düsseldorfer Kokain ist teurer als Sex. Paulus, Kaiserstraße, Rotlichtmilieu. Saunaclubs, Thai-Massagen im Rotlichtmilieu. Münchener, Moselstraße, Rotlichtmilieu. Pimpern, Ruxen, Raufen im Rotlichtmilieu. Breite Gasse, Konsti, Rotlichtmilieu. Scheine machen, Plottendeal im Rotlichtmilieu. Helles Oase, Rotlichtmilieu. Wellness, Schnapfenblasen im Rotlichtmilieu.